Sie hörten Arthur Arthur, Hörspiel nach Oscar Wilde, übersetzt und bearbeitet von Marianne Terstappen. Als Arthur Ralf Schermuli, Lady Windermere Gustl Halenke, Herzogin von Paisley Gisela Trove und viele andere. Regie Raoul Wolfgang Schnell. Eine Produktion des NDR aus dem Jahr 1977.